Ist das immer noch der Traum? Dachte Raskolnikow noch einmal. Vorsichtig und misstrauisch betrachtete er den unerwarteten Besuch. Svidrigailow? Welch ein Unsinn! Das ist doch nicht möglich! Sagte er schließlich laut und zweifelnd. Der Besuch schien über diesen Ausruf gar nicht erstaunt zu sein. »Ich bin aus zwei Gründen zu Ihnen gekommen. Erstens, weil ich Sie persönlich kennenlernen wollte, da ich schon lange sehr viel Interessantes und Gutes über Sie gehört habe. Zweitens aber wage ich zu hoffen, dass Sie sich vielleicht nicht weigern werden, mir bei einem Vorhaben zu helfen, das unmittelbar die Interessen Ihrer Schwester Avdotja Romanowna betrifft. Mich allein, ohne Empfehlung, wird sie jetzt vielleicht nicht ins Haus lassen, infolge eines Vorurteils. Mit Ihrer Hilfe dagegen rechne ich auf...« »Dann rechnen Sie falsch«, unterbrach ihn Raskolnikow. »Ihre Angehörigen sind doch erst gestern angekommen. Erlauben Sie mir diese Frage?« Raskolnikow antwortete nicht. »Gestern, ich weiß es. Ich bin selbst erst seit vorgestern hier. Doch was soll ich Ihnen weiter sagen, Rodion Romanowitsch? Ich halte es für überflüssig, mich zu rechtfertigen. Nur eins lassen Sie mich bemerken. Ich sehe nicht ein, was in alledem so besonders Verbrecherisches meinerseits liegen soll. Das heißt, wenn man alles ohne Vorurteile mit ruhiger Vernunft betrachtet.« Raskolnikow fuhr fort, ihn schweigend zu beobachten. »Der Umstand, dass ich in meinem Hause ein wehrloses, junges Mädchen verfolgt und sie mit meinen widerlichen Anträgen beleidigt habe, soll ein Verbrechen sein? Ich komme Ihnen zuvor. Denken Sie doch daran, dass ich auch nur ein Mensch bin. Et nihil humanum. Mit einem Wort, dass auch ich fähig bin, zu begehren und mich zu verlieben, was doch ganz gewiss nicht nur von unserem Wollen abhängt. Dann lässt sich alles auf die allernatürlichste Weise erklären. Die Frage ist nur die, bin ich ein Unmensch oder selbst ein Opfer? Und wenn ich nun das Opfer bin, indem ich dem Gegenstand meiner Liebe anbot, mit mir nach Amerika und in die Schweiz zu fliehen, empfand ich dabei die allerehrerbietigsten Gefühle und glaubte überdies, uns zu einem gemeinsamen Glück zu verhelfen. Der Verstand dient doch immer der Leidenschaft. Und was ich dabei selbst aufs Spiel setze, spricht doch keineswegs für Berechnung. Ich bitte Sie.